Die Momente, in denen ich mich der Welt meiner Einkommensklasse anpasse, bemerke ich immer erst ein paar Minuten zu spät. Oder ich erlaube mir erst ein paar Minuten zu spät, sie zu bemerken, damit es sich nicht so seltsam anfühlt, mit jemandem zu reden und gleichzeitig darüber nachzudenken, wie verrückt es ist, dass man jetzt plötzlich so redet. Mit einem Freund, ebenfalls Journalist, saß ich nach Feierabend im Loungebereich einer Berliner Boulderhalle, die einen bescheuerten Wortspielnamen trägt. Ich nahm einen Schluck von meinem grünen Smoothie und nickte interessiert, als er sagte, dass man eigentlich gerade jetzt Immobilien kaufen sollte. Dann sprachen wir darüber, ob Aktien oder Immobilien sinnvoller sind, um aus dem Geld, das wir haben, mehr Geld zu machen. Er sagte, das erinnere ich noch ganz genau, ich kaufe mir ja nichts. Ich weiß gar nicht, wohin mit dem ganzen Geld. Ich sagte, lass uns mal gleich nach Hause fahren, ich muss morgen arbeiten. Wir lachten darüber, wie sehr wir unsere eigenen Klischees sind. Berufseinsteiger in Boulderhallen, die über Immobilien reden. Haha. Dann stiegen wir auf unsere Rennräder und fuhren in unsere jeweiligen Berliner Altbauwohnungen. Der Unterschied zwischen mir und meinem Freund ist, dass seine Eltern ein großes Haus besitzen, dass er zu Weihnachten von ihnen immer noch Geld geschenkt bekommt, dass für ihn Immobilien und Investitionen und sonstige Geldvermehrungsaktionen zur Normalität gehören, während ich mich immer fühle, als würde ich diese Gespräche schauspielern. So wie ich als Kind geschauspielert habe, dass ich mir Sachen leisten kann, die alle hatten, dass ich irgendwelche Filme schon im Kino gesehen habe, die alle gesehen hatten.